weshalb mich Groupies lieben. Doch ficke sie nur kurz, denn leider hab ich super viele. Du bist so schwul, dass ein Freundeskreis schon förmlich nach dir ruft. Deine Bitch ist so oft auf mir, du denkst schon, ich wär ein Stuhl. Ich sperr mich 24 Stunden in nem Puff ein mit Leon, Marcher, ApoRed und deiner Mutter. Kauf dir kein Mic, nur weil du rappen willst. Du kannst das nicht, mein Wagen fickt jeden, weil's statt besser ein Panzer ist. Ich trenne mit der Brechstange dein Kiefer von dem Kopf. Wir creepen am Block, Alter, Alter, wir sind Gott. Du meinst, du flowst hart? Ich find dich soft und hart scheiße. Mein nicht, du überlebst, denn meine Pumpgun entscheidet. Such das Weite. Wenn ich mit Kruzifix am Start bin, Hater jubeln aus Angst, denn ich komm auf die Stage mit Schlag. Du meinst, du flowst hart? Ich find dich soft und hart scheiße. Mein nicht, du überlebst, denn meine Pumpgun entscheidet. Such das Weite. Wenn ich mit Kruzifix am Start bin, Hater jubeln aus Angst, denn ich komm auf die Stage mit Schlag. Skinnies haten, ich brauch Opfer und hol mir deine Frauen unten, zeigen ihre Tapes. Ich sage, Fotze, halt dein Maul zu meiner Morgen. Routine gehört Mord, praktizieren 666, represented meine Tapes in der Bibel. Ich bin 0% Rapper, weil ich 100% cool bin. Schwule Spasten kompensieren, wacke Flows in Clips mit Huren. Ich hab keine Lust, Zeit mit dir zu verschwenden. Ich halte den Colt und deine Crew hält Händchen. Du willst Feedback, ich sag schwul und jetzt kannst du dich bedanken. Überfahren die rote Ampel, noch dafür Passanten. Du spielst mit dem Gedanken, zu schlaf nicht mit Uzi. Deutsche Rapper, ausschließlich dumme Hunde, so wie Scooby. Immer wenn ich rap, rollen sich die Augen nach hinten. Ich bin besessen und muss töten, du solltest besser verschwinden. Ich hasse schwule Rapper, ich hasse dumme Biter und fühle mich gefrontet, wenn deine Crew mich feiert. Du meinst, du flowst hart? Ich find dich soft und hart scheiße. Mein nicht, du überlebst, denn meine Pumpgun entscheidet. Such das Weite. Wenn ich mit Kruzifix am Start bin, Hater jubeln aus Angst, denn ich komm auf die Stage mit Schlag. Du meinst, du flowst hart? Ich find dich soft und hart scheiße. Mein nicht, du überlebst, denn meine Pumpgun entscheidet. Such das Weite. Wenn ich mit Kruzifix am Start bin, Hater jubeln aus Angst, denn ich komm auf die Stage mit Schlagring.